Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 87. Oh, 89, das war 78, das war nicht richtig. 87. 89? 87. 180, wenn wir das nochmal schaffen, schön wär's. Nein, wir sind bei 87. 89, aber 100 ist ja bald. Hallo Thomas. Guten Tag. Ja. Am Freitag, am Karfreitag nach WrestleMania heute. Oh, am Karfreitag darf man eigentlich gar nicht aufnehmen. Karfreitag nach WrestleMania, Freitag, der 2. April, 17.05 Uhr schreiben wir jetzt gerade. Und war denn WrestleMania? Wann? Ja, wann? Am 28. Was ist 28? März. März? März. Das war im letzten Monat. Richtig. Ja gut, dass wir gestern nicht aufgenommen haben. Nee, dann war ich auch nicht. Sonst hättest du einen April-Scherz machen können. Tja, schade. Ja. Naja, heute wollen wir WrestleMania besprechen natürlich. Ja. Du hast WrestleMania gesehen, einmal? Ich habe es nur einmal gesehen. Ich habe jetzt auch nicht mal alles im Kopf, weil das ist ja schon ein bisschen her, aber du musst da ein bisschen erzählen, dann erinnere ich mich schon dran. Ja, ich habe zweimal geguckt. Ich habe beim zweiten Mal einen Bericht geschrieben. Als allererstes den Tipp ausgewertet und den Sieger schon mal gekürt. Ja, also wir können hier schon nochmal anfangen sagen, der Sieger ist ganz klar Thomas. Die genaue Punktzahl wissen wir nicht. Also Thomas hat da eine andere Punktzahl rausbekommen wie ich. Die ist aber durchaus in Ordnung. Bei meiner Punktzahl hatte ich nämlich noch weniger Punkte. Also davon her nehmen wir einfach mal Thomas Punktzahl. Also das war, obwohl ich falsch gerechnet habe und ich sogar noch größeren Vorsprung habe, war das ein Kantersieg ohne Ende. Also ja, mehr kann man allerdings. Also anfangs dachte ich noch, oha, jetzt liege ich aber gut vorne, aber naja. Das liegt daran, dass Mirko in letzter Zeit so wenig Wrestling guckt. Ne, stimmt ja gar nicht. Ne, ich habe WrestleMania sogar zweimal geguckt. Ich habe beim zweiten Mal einen Bericht geschrieben, der jetzt auch auf der Website ist, wozu ich dir heute einen Link geschickt habe. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drauf geguckt hattest. Ne, ich bin jetzt gerade erst ins Internet gegangen. Ich habe sonst heute noch gar nichts im Internet geguckt. Du könntest das mal parallel öffnen, ne, und da mal ein paar Sätze lesen. Vielleicht fällt dir dann ja wieder was ein. Ja, das gehört dazu. Naja, wir fangen dann auch direkt an. Beginnt mit Phantasia. WrestleMania 26, 30. März hat er das geschrieben. Fang mal an, ja. Ich habe das hier nochmal parallel geöffnet. Aber ich lese das jetzt nicht, sondern ich muss ja dann zuhören, was du erzählst. Ja, beginnt mit Phantasia, die America the Beautiful singt. Naja, da gab es schon bessere. Wer ist denn überhaupt diese Phantasia? Die hat bei American Idol wohl mal gewonnen. Da haben sie irgendwas erzählt, von wegen, hätte einen Grammy gewonnen, oder was? Also ich habe gehört, die hätte bei American Idol gewonnen. Das habe ich gelesen. Hier ist Phantasia von Phantasia bei Amazon. Mit Design, 13. Juni 2008 erschienen. Und jetzt werden wir das mal anmachen. Oh Gott, jetzt wird schrecklich. Schaffst du das? Nee. Kannst du das jetzt hören? Kannst du das jetzt hören? Ja, ja. Ja, das ist ja, ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen. 0815 AMB, eine Rezension, 5 Sterne. Oft sind AMB-Alben gepflastert mit Lückenfüller-Songs, die sich kaum voneinander unterscheiden und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei Phantasia ist das anders. Ihre tolle Stimme überzeugt aus jedem Song und jedes Lied hat das gewisse Etwas. Ja, aber natürlich. Das kommt beim Hören nicht auf. Nee, ich auch nicht. Also ich habe jetzt nach ein paar Sekunden genug. Dame hat da das erste Lied gesungen. Ja, wenn es denn die ist. Sie hat auf jeden Fall irgendwie mal wohl American Idol gewonnen. Das reicht ja, aber auch, mehr muss man da nicht zu sagen. Thomas, der Stage, die Entrance, das Ganze drumherum, dieses Gerüst um den Ring, wie fandst du das? Was meinst du? Du meinst die Bühne und der Eingang? Wenn ich ja, alles halt insgesamt. Entrance, Stage, alles, wie es darum gemacht war. Wie wurde das University of Phoenix Stadium präsentiert? Wie fandst du das? Hervorragend. War sehr, sehr gut aufgebaut, hat mich fast von der Größe her und so von der Art und Weise ein bisschen erinnert an den Silverdome bei WrestleMania 3, nur ein ganz kleines bisschen kleiner und hatte natürlich dann auch nicht diese Wagen zum Anfahren, aber der Weg von den Umkleidekabinen zum Ring war wieder ziemlich groß. oberm Ring diese runde Leinwand. Die dann immer wieder runtergefahren wurde. Ja, die war wirklich schön, da kommen wir auch nochmal zu. Kurz runtergefahren haben, also der Bühnenaufbau war sensationell. Und dann auch später abends der Blick von oben in die Arena, wo dann diese bunten Lichter waren und das Feuerwerk auf diesem Arena-Dach, also es war wirklich sehr schön. Ja. Fantastisch, alles in diesem rot, orange-gelben Farben gehalten, passend. Und das Stadion selber soll auch für die da gewesen sein, ein sehr schönes Stadion gewesen sein. Der Brian Alvarez hat in seinem Podcast, der war ja da vor Ort live, und er hat erzählt, dass er selten mal in so einem schönen Stadion, also auch wirklich so gut gepflegt und alles. Und, ja, zum Citrus Bowl, WrestleMania 24, hat man ja eher Schlechteres gehört. Ja, da hat ihm Florida auch nicht gefallen. Aber auch davor war das ja, wo waren das davor, weiß ich gar Detroit? Nicht. Mach sein. Ja, 23 war in Detroit. Ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Ford Field nicht unbedingt die schönste ist. Nee. Also diesmal hat es mir aber sehr gut gefallen. Ja, das glaube ich. Sah auch sehr schön aus. Ja, das Intro dieses Mal, das wurde damit angepriesen mit den WrestleMania-Momenten der einzelnen Superstars. Diese Bilder, die haben sich dann am Ende zu so einem WrestleMania-Schriftzug zusammengesetzt. Fand ich auch wieder sehr schön gemacht. Mhm. Das Pyro am Anfang war auch schön. Ja, wobei noch ziemlich hell war, dann haben die am Entrance jetzt ja das Pyro, Feuerwerk. Ach, das Feuerwerk, achso. Ja, schön war auch beim Entrance-Set dieser schief stehende Bildschirm, der da so angelehnt war. Ja. Alles sehr schön gemacht. Ja, und es beginnt mit dem Open, interessanterweise. Nein, es beginnt mit überraschenderweise mit dem Unified Tag Team Championship Match. Wir waren ja eher von Money in the Bank ausgegangen, da hatte man seine Pläne wohl kurzfristig nochmal umgesetzt. Ja, da haben wir uns versehen. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber das war an sich okay. So. Ja. In der Reihenfolge. Fand ich nicht schlimm. War ja auch eher ein langweiliges, kurzes Match. R-Truth und John Morrison gegen Sheamus. Also der Entrance von Sheamus schon mal sehr schön. Ja, zuerst dominieren die Herausforderer, doch Big Show kann mit seiner Größe punkten und ein gut gezielter Knockout-Punch gegen John Morrison bringt den Sieg. Ja, also ganz, ganz kurzes Match, aber die Richtigen haben gewonnen und das war wohl offensichtlich wirklich nur dazu da, dass die vier Leutchen da bei WrestleMania ihren Auftritt haben, aber das war an sich nicht viel. Nee. Showmiss gefallen mir sehr gut. Das Match war zwar nur sehr kurz, dafür aber durchaus unterhaltsam. Ich kann mich nicht groß beschweren, netter Opener. Showmiss sind weiter in Tag Team Champions. 3 Minuten 24, deine Sternewertung? Ich würde dem mal, ich würde sagen, weil es so kurz war, durchschnittliches Match, 2 Sterne. 2,5 von mir. Ein Spot zur WrestleMania Week kommt mit dem WrestleMania Access und so. Highlight hier natürlich die zwei Frauen, die gesagt haben, we came all the way from Germany. Kanntest du die? Nee, die kannte ich nicht. Hätte ja sein können. Nein. Kam ja jetzt auch aus Deutschland. Es hätte ja sein können, dass man... Ja, das wäre natürlich möglich gewesen. Als nächstes schon Triple Threat Match. Ted DiBiase gegen Cody Rhodes gegen Randy Orton. Mhm. Ja. Davor war ja ein bisschen seltsam und das war jetzt ein Match, da habe ich mich auch nicht sonderlich drauf gefreut. Und, also ich habe mich bei diesem Event eigentlich auf jedes Match gefreut, wahrhaftig. Habe ich auch selten gehabt, ist aber wirklich so. Auch hier habe ich mich sehr drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Interessant war auch Cody Rhodes Unterhose. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das sah schon sehr bedeppert aus. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Du guckst auf etwas komische Dinge, muss ich sagen. Nein, ich habe das gelesen und danach habe ich drauf geguckt. An der Stelle hätte ich gerne wieder ein Ringside-Abo. Ja, ich habe auch gar nicht geguckt. Hast du mal auf den Seiten geguckt, auch wenn man kein Abo hat? Da stehen ja dann immer so ein bisschen die Kommentare noch zu den Sendungen, die man auch als... Nee, bei Ringside habe ich nicht geguckt. Ich habe bei Moonsault geguckt. Bei Moonsault wird über diese WrestleMania generell ziemlich negativ gesprochen. Im Durchschnitt hat die Note 3 bis 4. Bin ich nicht gerechtfertigt. Nee, ich auch nicht. Beim ersten Gucken war ich noch nicht so überzeugt, da war ich etwas enttäuscht, aber jetzt, wo ich nochmal geguckt habe auf jedes einzelne Match, muss ich sagen, gefällt mir es doch ziemlich gut. Mhm. Ja, Orden, ganz klar Publikumsliebling, da ist die Crowd ziemlich laut. Wie wer? Ach, das Publikum. Ja, das Publikum. Komische Worte. Also hier vom Top-Heel zum Top-Face. Ja, letztes Jahr war Orton noch im Main-Event. Im schrecklichen Main-Event. Diesmal in einem guten Mid-Card-Match. Mhm. Finde ich. Legacy arbeiten erst noch zusammen, bis DiBiase dann einen Cover-Versuch zeigt, als Rhodes gerade einen Moonsault zeigen will. Ja, und von da an gehen die beide auch gegeneinander drauf los. Highlight hier bestimmt Double DDT von Randy Orton, da geht das Publikum mal richtig mit. Ja, fand ich insgesamt vom Timing her sehr schön. Am Ende verpasst Orton Rhodes den Punt. Ja, das hat... Wobei da die Regie mit dem Bild nicht so perfekt war. Ja, das war so ein bisschen das TNA-Feeling, weil ja. Da war tatsächlich einmal, das hat man gar nicht so ganz gleich gesehen. Nee, im Replay, ja, im Replay konnte TNA man es sehen. Ja, dass die dann genau in dem Moment, wo dann die eigentlich wichtige Aktion kommt, auf einmal nicht mehr da sind. Nee, man hat es aber relativ schnell dann wieder gesehen und im Replay gab es die Aktion nochmal vollständig. Dann den krachenden AKO gegen DiBiase, der dann auch reinkommt. Und das war's. Randy Orton hat gewonnen nach 9 Minuten und 1. Zwar nicht das längste Match, doch ich fand die Moves doch sehr gut getimed und ausgespielt. Auch die Story wird gut fortgesetzt. Ich kann mich wieder nicht beschweren. Orton posiert nach dem Match noch vor einem runden Bildschirm, der in den Ring runtergelassen wird. Tolles Bild, das wird man in den nächsten Wochen bestimmt noch sehr oft sehen. Bei Raw konnte man es nicht sehen, interessanterweise. Ja, ist es so ein bisschen bei den Weekly-Sendungen, ist das noch so ein bisschen unklar. Also er ist ja jetzt Babyface, aber es gab nie so eine spezielle Aktion, wo er sich quasi auf die Seite der Guten... Ist richtig. Diese Woche bei Raw war er ja mit Cena im Tag-Team, also da hat man schon ganz klar gemerkt, der ist jetzt auf der Babyface. Ja, nur, weil er Batista nicht abkann und Batista jetzt auf Seiten der anderen ist. Also eigentlich müssten sie noch irgendwie sowas machen, dass es einen Grund gibt, dass er jetzt quasi auf der guten Seite kämpft. Das ja, ich finde das alles in Ordnung. Ich bin ja großer Randy Orton-Fan sowieso, also dafür habe ich da keine Probleme mit. Thomas, deine Wertung zu diesem Match? Wir haben leider keinen vernünftigen Face-Turn gemacht. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ich könnte mir übrigens vorstellen, vielleicht macht man nochmal so einen Double-Turn. Das fände ich ganz gut. Man, Triple H will ja sowieso wieder auf die Seite der Bösen wechseln. Passt doch besser. Wenn es irgendwie ein Match gäbe, Randy Orton gegen Triple H, wo Triple H quasi auf die Seite der Bösen wechselt und Randy Orton dann endgültig auf die Seite der Guten, obwohl er das ja so halb schon gemacht hat, so wie damals bei Steve Austin gegen Bret Hart, das finde ich ganz gut. Meine Wertung war besser, das Match, als ich erwartet habe, also würde ich schon über Durchschnitt geben und von daher sage ich mal 2-3-4 Sterne. 3-1 Sterne. Gefiel mir sehr gut. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Ist schön kurz und kompakt. Und ich habe natürlich übrigens auch richtig getippt. Ja, ja. Wie beim ersten Match auch. Ja. Ja, nicht, ja, ja. Das ja, ich habe da, glaube ich, auch richtig getippt. Man muss der Realität mal ins Auge sehen. Ja, vielleicht, ich habe da aber auch richtig getippt. Vielleicht habe ich da sogar mit noch mehr Punkten richtig getippt. Am Anfang dachte ich nämlich, ich bin richtig gut. Am Anfang noch. Ja, aber dann war es schnell wieder vorbei. Interview mit Vicky und ihrem Team, dann singt noch Jillian Hall, dann kommt Santino mit einer Slim Jim Wurst. Da hätte ich auch übrigens gerne mal eine von. Ich richtig Appetit von bekommen beim Gucken. Und bei jedem Biss kommt jemand Neues. Mae Young, Mean Jean in Frauenklamotten und Melina. Everything's possible with Slim Jim. Du musst das genauer beschreiben, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Ja, dann beschreib du doch. Bei jedem Biss kommt jemand Neues. Also Santino beißt jedes Mal ein Stück von dieser Slim Jim Wurst und jedes Mal kommt jemand Neues. Ja. Das ist quasi wie bei so einem Zaubertrick. Ja. Erst Mae Young. Dann Mean Jean in Frauenklamotten und dann Melina. Everything's possible with Slim Jim. Ein schöner Spot. Also das war natürlich ziemlich albern und da dachte ich erst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt machen sie solche albernen Skips. Gibt es auch noch bei WrestleMania, aber da das Einzige war an dem Abend, hat mich das dann überhaupt nicht gestört. Money in the Bank Ladder Match. Kofi Kingston gegen MVP, gegen Evan Bourne, gegen Jack Swagger, gegen Shelton Benjamin, gegen Matt Hardy, gegen Dolph Ziggler, gegen Drew McIntyre, gegen Kane, gegen Christian. Hier scheint man bei den Entrants ein kleines Problem gehabt zu haben. Kofi Kingston kriegt sein halbes Pyro, alle anderen gar nichts. Aber nun gut. Ja, das hat hatte man später ja auch nochmal. Da hat man ja öfter mal Probleme gehabt. Bei Rey Mysterio gab es ja auch ein kleines Problem. Ja. Da kommen wir dann aber später. Ja. Ja, das Match ist wie jedes Jahr ein buntes Spot-Festival. Highlight war auf jeden Fall für mich die Shooting Star Press von Evan Bourne, von dieser Leiter, die da zwischen der Leitersprosse und dem obersten Seil auflag. Dieses ja, Gerüst, was da aufgebaut wurde, das war übrigens sehr gut. Es gab noch ein unfreiwilliges Highlight mit Kofi Kingston. Der wollte ja da die Leiter dann hochrennen, da war glaube ich, ich weiß gar nicht, wer auf der anderen Seite der Leiter war, ob das Drew McIntyre oder Kane. Der Hardy war oder was. Kane? Ja, anspringen wollte und dann ist er da auf der Leiter so halb ausgerutscht. Das war Kane und danach hat er sich noch ganz schnell auf die Schultern geworfen da von Kane, der ihn dann ja mit einer Powerbomb da wieder runtergeworfen hat. Ja. Ist richtig. Ja, einige Dinge gingen schief. Beim ersten Mal hat es mich ziemlich gestört, beim zweiten Mal war es nicht mehr so schlimm. Von der Länge her genau richtig. Alle Leute, die die vorigen Money in the Bank Matches gut fanden, werden auch hier dran ihr Gefallen finden. Ja, Gewinner ist Jack Swagger, der dann auch erstmal den Koffer gar nicht abbekommen hat. Ne? Wer hat den Koffer nicht abbekommen? Jack Swagger. Nochmal? Jack Swagger. Ja, der hat da ziemlich lange... Also das hat mich erstens überrascht. Ich hatte den zwar getippt, aber das war so ein Risikotipp. Ich habe da eigentlich nicht so richtig selber dran geglaubt. Die Situation selber, die mit dem Koffer nicht abbekommen, das hast du gut beschrieben. Das war ziemlich fies. Also da war der wirklich oben auf der Leiter und da hat bestimmt, ich würde mal sagen, 30 bis 45 Sekunden gebraucht, um diesen Karabinerhaken, wo der Koffer dran hing, da so zu öffnen, dass er den Koffer aufbekommen hat. So viel war es nicht, aber es war trotzdem etwas störend. Ja, er ist dann, das war eine lange Zeit, also 30 bis 45 Sekunden für so eine Situation ist eine lange Zeit, weil die anderen liegen da ja alle noch. Und ja, es wäre vielleicht ganz schlau gewesen, wenn einer nochmal hochgekommen wäre und Swagger den nochmal runtergeschlagen hätte. Ja, weiß ich nicht, aber hatte mich das erinnert an die Situation, bloß bei TNA war das noch schlimmer, da gab es mal dieses Doom-Match, wo man ja aus diesem komischen Käfig oben durch diesen runden Kreis aussteigen muss. Ja, mit Hernandez, das war wirklich auch ganz nett. Das war aber noch schlimmer, weil das war wirklich lächerlich. Das war nicht mit Hernandez, das war mit Homicide. Und ja, genau. Und Homicide da nicht rausgekommen. Und die Folge war ja, dass man seitdem von Homicide im Fernsehen im TNA auch nichts mehr gesehen hat. Also der ist da wirklich für bestraft worden. Deshalb hatte ich an sich schon damit gerechnet, dass Jack Swagger bei Raw gleich wieder seinen Koffer verliert und aber nicht den Titel gewinnt. Ist dann aber zum Glück nicht passiert. Thomas, ich hast du... und hält ihm das nicht zu sehr vor. Hast du eigentlich schon Friday Night SmackDown gesehen? Ne, ist ja auch heute Abend. Ja. Kennst du die Ergebnisse? Nee, noch nicht. Ich habe den Podcast mit den Spoilern... Darf ich dich spoilern oder darf ich nicht? Werde ich mal heute aber eventuell anhören. Darf ich dich spoilern? Kannst du ruhig machen. Ich höre das sowieso heute. Wirklich? Ganz ehrlich? Ja. Ich war nämlich sehr enttäuscht, als ich gespoilert wurde. Bei Friday Night SmackDown... Dann nicht. Denn das, was interessant ist dann jetzt mal nicht sagen. Dann höre ich mir das lieber auch nicht an. Dann gucke ich mir das lieber morgen an. Es ist was sehr Interessantes. Du weißt jetzt wahrscheinlich schon ja, so ein bisschen. Nee. Irgendwas mit Jack Swagger, aber was genau und das kann ich mir ja denken, irgendwas mit Jack Swagger, aber und dass er da seinen Koffer einlöst, aber ob er dann verliert oder gewinnt, weiß ich dann natürlich nicht und das will ich jetzt auch gar nicht wissen. Okay, dann sag ich dir das auch nicht. Ich wurde leider durch Moonswell, die natürlich so intelligent waren, um das dick unter die News zu packen, dick gespoilert. Das ist nicht so schön. Ich hab noch gar nicht geguckt, ob mein Freund aus Australien das schon aufgenommen hat. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Bin nämlich eigentlich ziemlich auf dem aktuellen Stand. Ich habe schon Raw, Impact und NXT von dieser Woche geguckt. NXT habe ich noch nicht geguckt. Da kann ich dich ja dann spoilern. Nee, mache ich nicht. Ja, mit war David Otunga, der dann als GM zu Raw kommt, wurde ich auch von Moonzeug gespoilert. Auch mal wieder vielen Dank. Ja, du musst dann nicht auf die Seite gehen. Das weißt du doch, dass wenn die Ergebnisse da sind, dass die da gleich veröffentlicht werden. Ja, von Pay-Per-Views schon, aber von solchen, da steht eigentlich immer nur Report. Das machen die sonst eigentlich nicht, aber... Ja, Jack Swagger hat gewonnen, noch 13 Minuten 44. Thomas, deine Wertung zu diesem Match? Das hat mir gut gefallen, auch wenn es im Vergleich zu den anderen Money in the Bank Matches nicht ganz so stark war. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das mit den 10 Leuten speziell am Anfang zu viel war. Fand ich gar nicht. Das wirkte so ein bisschen für mich wie eine Battle Royale, deshalb gebe ich dem... dreieinhalb Sterne eine gute Wertung. Drei Vollsterne von mir. Oh, das ist eine gute Wertung. Ein guter Rückblick auf eine mittelmäßige Hall of Fame Ceremony. Ted DiBiase war aber genial. Die Class of 2010 wird dann auch noch von Howard Finkel ins Stadion gebracht. Das gehört zu WrestleMania dazu. Ne? Du musst doch immer einmal was zu sagen. ich muss mich gerade hier mal konzentrieren. Ich muss jetzt gleich mal ins eine andere Zimmer gehen, sonst bin ich so abgelenkt. Das ist nicht gut. Was machst du denn, oder? Ich fand, dass die Leute, die da eingeführt worden sind in die Hall of Fame, da hat man schon gemerkt, dass der WWE die Superstars so ein bisschen ausgehen. Ist richtig. Einziger Superstar für mich war Ted DiBiase. Da waren jetzt auch bei dieser ganzen Vorstellung dann von Howard Finkel, als sie reinkam, die Reaktion relativ leise, hatte ich den Eindruck, mit Ausnahme vom Million Dollar Man. Da war ziemlich viel Stimmung. Ich fand, selbst bei der Hart-Familie war es relativ leise. Wobei, das ist eigentlich fast jedes Jahr, so muss man sagen. Na, weiß ich nicht. Also, es gibt schon Jahre, das eine Jahr war natürlich besonders, wo Bret Hart dann nicht da war, da haben die alle drauf gewartet und dann geboot. Ich glaube, da hätten die schon ziemlich laut gejubelt und dann zum Beispiel das Jahr, als Hulk Hogan da aufgenommen worden war. Ja, das sind aber natürlich auch Stars ganz anderer Jahr Größe, ob du da jetzt denken. Es gab das eine Jahr sogar, da war Ricky Steamboat dann da eingeführt worden und auch der hat einen richtig lauten Jubel abbekommen. Das sind aber natürlich aber ganz andere Stars, als ob du da jetzt irgendwie die Frau von Gorgeous George sitzen hast oder so. Das sind aber natürlich Stars eines ganz anderen Kalibers, als wenn du da jetzt irgendwie die Frau von Gorgeous George sitzen hast, die eigentlich ganz gut war. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Also ich glaube, dass der WWE halt so langsam die Superstars ausgehen. Ich hätte ja damit gerechnet, dass vielleicht doch noch der Ultimate Warrior rausgezogen wird und dass man den einführt. Und bei dem, glaube ich, wäre auch ziemlich lauter Jubel wirklich gekommen. Es folgt Triple H, Sheamus gegen Triple H. Ja, das ist interessant. Triple die erste Videozusammenfassung des Abends. Also quasi in die Midcard runter. Ja, das ging aber halt nicht anders. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde das sehr gut. Ja, mich hat es auch nicht gestört. Das nur einfach ganz sachlich sagen. Erste Videozusammenfassung des Abends, eine gute. Triple H-Eingang bei Helligkeit sieht man auch nicht oft, war aber auch nicht schlecht. Dieser runde Bildschirm als Hintergrund wieder beim Wasserspucken war auch sehr schön. Ja. Das Match beginnt so ein bisschen lahm, finde ich, wird aber später dann immer besser. Ja, Sheamus, muss man vor allen Dingen sagen, ist erstaunlich ruhig und sehr gut und hat keine Moves irgendwie daneben gehauen, also dafür, dass er zum ersten Mal bei so einer großen WrestleMania vor 70.000 in so einem Match steht, hat er mir gut gefallen. Ja. Ja, Story des Matches ist ja, dass Sheamus immer wieder den Pedigree auskontern kann. Es gibt zum Ende viele spannende, unerwartete Nearfalls. Das Publikum geht teilweise richtig mit, wobei das Publikum ja den ganzen Abend über ziemlich ruhig war. Meinst du? Was? Am Anfang war es ganz schlimm. Dann zum Schluss das ist ganz komisch. Am Anfang habe ich mich sehr geärgert über das Publikum. Aber als dann der Main Event kam mit Undertaker und Shawn Michaels, da hatte ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie das Match versauen. Da waren sie dann doch gut dabei. Ja, ich muss sagen, bei den ersten 2-3 Matches habe ich es noch gar nicht so gemerkt. Dann fiel mir das auch auf, aber ich muss sagen, der Main Event ideal war das Publikum da auch nicht. Ich habe es ja jetzt vor 3 Stunden habe ich es ungefähr nochmal gesehen. Okay. Ideal war es nicht. Kann allerdings auch sein, dass es an der, wie die Mikrofone da aufgebaut waren im Stadion lag. Denn der Brian Alvarez, der ja jetzt da war, der hat gesagt, beim Publikum wäre eine Bombenstimmung gewesen. Und es wäre sogar bei dem Match zwischen Triple H und Cody Rhodes und Ted DiBiase. Randy Orton. Genau. Wo eigentlich alle erwartet haben, das interessiert keinen Menschen. Da war schon unglaubliche Stimmung, meinte er. Das muss ich auch sagen, war eins der wenigen Matches, wo wirklich durchweg, auch wenn es nur 9 Minuten waren, das Publikum ziemlich gut war. Also da war es auch ziemlich gut, aber jetzt zum Beispiel Edge gegen Chris Jericho, da war echt eine Totenstille im Publikum. Ja, Sheamus macht zum Ende den Fehler, dass er diese Kicks zum Kopf zeigt, zweimal hintereinander und da keinen Cover zeigt. Und The Game kann einen überraschenden Pedigree zeigen und gewinnen. Falscher ja. Sieger, man hat Sheamus aber auf jeden Fall gut aussehen lassen. Ja, ein bisschen komisch ist das schon, also so ganz in sich schlüssig ist das nicht, weil jetzt hat eigentlich der Gute gewonnen und bei der Raw-Sendung hinterher ist da dann doch nochmal angewiesen worden. Also normalerweise ist es ja bei so einer Fehde so, dass ein paar Mal hintereinander der Bösewicht gewinnt und dann irgendwann der Gute am Ende seine Rache nimmt. Aber jetzt hat der Gute schon gewonnen. Aber nicht also bei Triple H. Ja, ist schon ein bisschen komisch jetzt. Also so richtig von der Logik her passt diese Storyline nicht zusammen, obwohl ich das gut finde, wenn Sheamus weiter gepusht wird. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass er hier auch gewinnt. Da so. Hätten sie ruhig mal was machen können mit einem unfairen Sieg, dass er irgendwie, weiß nicht, irgendwas von draußen zur Hilfe nimmt, irgendwie einen Schlagring oder sonst was und dass er Triple H besiegt, aber so weit wollte Triple H bei WrestleMania dann wohl doch nicht gehen, wenn er schon runter in die Midcard musste. Ja, eben mir hat's gut gefallen, Sheamus. Da bin ich jetzt auch ein kleiner Fan von Sheamus. Ja, Triple H hat gewonnen, noch 12 Minuten und 8. Thomas, deine Wertung? 2/3. 3,5, ich fand's wirklich gut. Ich fand's auch gut, also überdurchschnittlich. 2 ist ja Durchschnitt bei mir. Ja. Und 2/3 ist ja dann schon deutlich über Durchschnitt. Also das wäre dann so nach Schule und System so eine bessere 3. So, ein weiterer Spot für Slim Jim, diesmal mit Edge und den Bella Twins. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Nee, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, könnte ich mich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern. Da kann ich gar nicht dran erinnern. Ich dachte, das wäre der einzige Skit gewesen. Ja, das war auch kein Live-Spot, das war so ein aufgenommener. Ach, dann war das wahrscheinlich ein richtiger Werbespot, den sie einfach nochmal gespielt haben, um zu zeigen, dass die Wrestler auch in echten Werbespots sind. So wie damals mit Cena und diesem Gillette-Werbespot. Ja. Vielleicht bist du da, als die Werbung kam, schon zum Klo gegangen. Das könnte sein. Das war ja schon relativ früh. Es kam ja morgens wegen der Zeitversetzung und das könnte sein. CM Punk gegen Rey Mysterio. Punk ja, hält erstmal wieder ein Promo, typisches Punk-Promo halt. Nervös dabei. Also das finde ich auch erstaunlich. Auch wenn er da im Stadion mit 72.000 ist, so bei seinen Promos, da hat er eine unglaubliche Selbstsicherheit und die sind alle sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Ja, Ray im Avatar-Outfit kommt allerdings zu spät. Sollte da ja eigentlich aus dieser Klappe hochkommen. Allerdings diese Klappe, die ihn da hoch katapultieren sollte, die funktionierte wohl nicht ganz und dann musste er da hochklettern. Konnte man im Fernsehen leider nicht sehen. Ich hätte zu gerne gesehen, wie das aussah. Ich habe es auch nicht gesehen. Das habe ich gehört von Dave Meltzer im Figure 4 Weekly Podcast. Wie sah das aus? Nee, wie er das erzählt hat. Also mir wäre das nicht groß aufgefallen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass das dauert ja jetzt wieder lange mit Ray und er hat dann irgendwie nur auch das, was du gerade erzählt hast, dass diese Schutzmechanik nicht funktioniert hat und dass er dementsprechend da erst hochklettern musste. Er hat das auch nur erzählt. Ja, Rey Mysterio playing Mind Games with Rey Mysterio wurde dann kommentiert. Gute Reaktion. Ja, das haben die sicherlich von hinten auf der Bühne den Michael Cole oder wer auch immer das gerade war, zugeflüstert, denn die Kommentatoren bei WrestleMania waren eine ziemliche Katastrophe. Fand ich nicht schlimm. Ich fand es teilweise ganz schlimm. Also ich fand es sogar, aber das sage ich dann, wenn es soweit ist, wenn wir bei dem Match sind. Ja, Luke Gallows und Serena greifen immer wieder mal wieder schön in das Match ein. Am Ende will Rey Mysterio den 619 zeigen. Schleudert CM Punk gegen Luke Gallows, der da am Ringrand steht. Ja, zieht den 619 durch und nach nur 6,5 Minuten ist es wahrhaftig schon zu Ende. Ja, guter Ansatz mit einem viel zu frühen Ende und dem komplett falschen Sieger. Schade. Rey Mysterio gewonnen, 6,5 Minuten, wie gesagt. Thomas, deine Meinung, deine Wertung? Ich gebe dem Match 2,5 Sterne. Ich fand, das war eine der größten Enttäuschungen für mich. Das Match war zwar innerhalb dieser 6,5 Minuten nicht schlecht, aber in so kurzer Zeit kannst du halt kein vernünftiges Match machen. Dann hat noch der Falsche mit Rey Mysterio gewonnen, weil es wäre besser, jetzt die Fehde weiterzuführen. Die wird auch weitergeführt, aber das macht natürlich inhaltlich keinen Sinn. Da wollten sie wohl, dass die Kinder, die da als Fans mit im Stadion waren, halt glücklich nach Hause gehen. Das fand ich sehr enttäuschend, ja. Also ist schade, falsches Ende, zu kurz. Und es gab auf SmackDown mal ein Match zwischen den beiden. Das ging länger und war besser. Und das kannst du nicht machen, dass du in der freien Fernseh schon ein Match hast, was besser ist als das Match bei der teuren WrestleMania. Das geht gar nicht. Das ist richtig, man hatte hier halt extreme Zeitprobleme. Ja. Ja, sehe ich aber auch alles so, also 3 Sterne von mir. Denken können, oder? Hm? Das hätte man aber vorher doch ausrechnen können. Ja, das dachte ich ja auch, das dachte ich ja auch, das ist viel zu viel, dachte ich vorher auch schon. Ich dachte, okay, das wird wohl irgendwie funktionieren, aber 10 Matches ist schon eine ganze Menge. Genau, die hätten auch nichts, die haben jetzt auch nicht irgendwelche albernen Segmente, also so wie im letzten Jahr da dieses Kid Rock Konzert oder so gehabt, wo sie viel hätten streichen können. Die hätten halt ganze Matches einfach weglassen müssen, die hätten 2 Matches weniger machen müssen. 3. Ja, ich muss sagen, so ein Live-Act habe ich schon irgendwie vermisst. Der gehörte ja früher immer zu WrestleMania, aber irgendwie fällt man aus der Tradition so ein bisschen raus. Ja, das finde ich, ehrlich gesagt, die meisten finden das ja gut. Ich finde das ein bisschen schade. Kid Rock war vielleicht jetzt nicht der Höhepunkt, aber ich fand das früher zum Beispiel gut, wenn Motorhead live da war und Triple H direkt zu der Live-Musik von Motorhead. Oder Ray zur Live-Musik, war auch alles ganz schön. Also genau. Genau. Man muss ja nicht gleich wie Kid Rock 10 Minuten spielen, 3 Minuten Song reicht ja. Genau. Ja, es gab ja auch mal Limp Bizkit, die durften ja dann auch zweimal auftreten, das haben sie aber... Ja, das war bei WrestleMania 19, das war sehr, sehr gut. Genau, und auch so in den Auftritt vom Undertaker integriert, dass das dann nicht gestört hat. Ja, das war wohl mit das Beste sogar. Das mit Kid Rock, das war halt ein bisschen blöd, weil das wirkte so nicht direkt dazugehörend. Weil das so wirklich nur dieses Konzert war, aber nicht irgendwie ein richtiger Einmarsch, außer halt am Ende da dieser Quatsch. Und das noch Bessere ist ja, auf der DVD hört man Kid Rock dann nicht mal und da gibt's ja dann andere Musik zu. Ja, die haben das Ganze weggestellt. Die haben natürlich nicht Kid Rock gezeigt, nehme ich an, und dann irgendwie andere Musik drüber gelegt. Und die werden das, nehme ich mal an, ganz... Nee, mittendrin sind dann die Divas alle im Ring auf einmal und dann geht's schon los. Ja, ziemlich albern. Also da hat auch irgendjemand nicht richtig nachgedacht. Ne. Es folgt der Tiefpunkt der Show, die größte Enttäuschung, die ich an dem Abend erlitten habe. No Holds Barred, Bret Hart gegen Vince McMahon. Thomas, jetzt darfst du mal was erzählen. Was lief da so ab mit der Hart Family? Also das war eine Katastrophe von Anfang bis Ende, die sich hinzog und hinzog und hinzog und hinzog und kein Ende nahm. Also es fing mal erstmal damit an, da kam Bret Hart im Ring und dann wieder mit seinen komischen kurzen Jeanshosen. Da dachte man, ja, das ist das John Cena Outfit, das passt alles schon wieder gar nicht. Da habe ich mich geärgert schon. Das fand ich gar nicht. Ich muss sagen, der Bret Hart Entrance war wohl das Highlight des Matches, den nochmal bei WrestleMania zu sehen. Und da hört es dann auf. Das war zwar nur ein Street Match, aber wenn ich Bret Hart im Ring sehen möchte, ich habe den ja nun in den 80er Jahren viel gesehen, dann möchte ich den trotzdem in seinem klassischen Pink and Black Attack Outfit natürlich sehen und nicht. Das bin ich nicht, das finde ich auch Quatsch. Da habe ich auch vorher schon einige Meinungen gelesen. Das wäre Quatsch, da hätte er sich lächerlich mitgemacht an dem Aufzug. Also, das hätte nicht gepasst. Das sehe ich ganz anders. Die Storyline mit der Hart-Familie war natürlich in sich vollkommen unlogisch, weil erst kommt Vince McMahon rein, dann hat er ja in der Raw-Sendung vorher angekündigt, dass er Brett wieder betrügen wird. Dann kommt er rein und sagt, ja, ich habe deine ganze Familie bestochen und wir machen jetzt ein Lumberjacks und die Lumberjack-Match und die sind alle auf meiner Seite. Und dann kommt da die ganze Hart-Family rein und einer von denen ist dann auch noch der Special Ringrichter, der Bruce Hart. Ja, und dann kommen die rein und dann sagt Bret Hart, das hat er sich natürlich schon gedacht, dass Vince sowas versucht und er hat auch vorher mit seiner Familie gesprochen und die haben ihm das gesagt und die haben das Geld kassiert, sind aber trotzdem auf meiner Seite. Das ist natürlich vollkommen, da wurde Bret Hart quasi als Volltrottel dargestellt, weil wenn er seine Familie quasi überzeugt hätte, dass sie auf seiner Seite sind, dann hätte er das natürlich überraschend machen müssen während des Matches, wenn sich Vince in Sicherheit glaubt, aber nicht irgendwie vorher schon das verraten. Das ist also vollkommen unlogisch. Und das Match, dann ist tatsächlich bei dem Match das passiert, was ich auch schon so ein bisschen befürchtet hatte. Das hatte ich ja auch schon mal in der vorherigen Sendung erzählt. Dadurch, dass Bret Hart halt keine Bumps nehmen kann, wegen seiner Gehirn- oder Nackenschwierigkeiten, weil er sonst eine Lähmung bekommen könnte, ist da im Prinzip nichts passiert, außer dass Vince McMahon 10 Minuten lang so verprügelt worden ist, dass die Leute teilweise schon ein bisschen Mitleid mit ihm bekommen haben. Ja, es gab geschätzte 10.000 Schläge mit einem Stuhl, mit so einem Stahl-Dingens, also ganz schlimm. Highlight des Matches. Soll angeblich 13 Stuhlschläge gegeben haben, für jedes Jahr, in dem Bret Hart quasi seit dem Screwjob darunter gelitten hat. Habe ich ja auch gehört, das gab es ja in der Kommentation. Ich habe nicht mitgezählt, auch beim zweiten Mal nicht. Ich habe auch nicht mitgezählt. Auch beim ersten Mal nicht. Nee. Das Highlight des Matches, in Anführungsstrichen, war wahrscheinlich noch diese Hard-Clothesline draußen mit der Hard-Dynasty, aber es war schon ziemlich schrecklich. Das war ein furchtbares Match. Es war alles so toll aufgebaut worden und dann so unlogisches, langweiliges, hinziehendes Ende. Naja. Ja. Ich konnte da auch gar nichts mit anfangen. Nee. Vince gibt am Ende im Sharpshooter auf. Auf jeden Fall, da gibt es dann noch rege Publikumsreaktionen. Ja, 11 Minuten 8, ein Stern. Ein mitleidenswertiger Stern für den Sharpshooter, für die Hard Clothesline und für den Entrance von Bret Hart. Ja, ich gebe auch einen Stern. Mehr hat das wirklich nicht verdient. Ja. Wollen wir damit ganz schnell aufhören, das ist nichts Schönes. WrestleMania 27 wird am 3. April in Atlanta, Georgia stattfinden. Thomas, was sagst du dazu? Ja, da fahre ich hin. Ja, natürlich. Kommst du mit? Ja, gerne, klar. Ja, gut. So, im University of Phoenix Stadium sind angeblich 72.000... Ja, ganz kurz, wenn jetzt in, da müssen wir ja nochmal was zu sagen. In Atlanta, Georgia findet das statt. Geht davon aus, dass Bill Goldberg in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird? Weil der kommt ja aus Atlanta und da heißt es ja, dass er im Moment in Verhandlungen mit WWE steht. Ja, ich weiß nicht, gab ja schon die Gerüchte, dass der diesmal auftaucht wird. Durchaus möglich, natürlich. Wäre schön, auch wenn der dann nochmal irgendwie bei WrestleMania irgendwo in ein Match eingreift, das wäre nicht schlecht. Und das, er könnte das körperlich. Also im Gegensatz zu Bret Hart hat er ja so früh aufgehört, dass er da keine gefährliche Verletzung hat. Also er könnte jetzt selbst sogar, was weiß ich, irgendwie im Tag-Team-Match oder so. Man könnte natürlich auch Chris Benoit in die Hall of Fame aufnehmen, aber da geht man natürlich eher nicht von aus. Nee. Im University of Phoenix Stadium sind angeblich 72.219 Fans. Ja, da hat man sich wieder schön was zurecht gemacht. Zum einen passen in die Halle gar nicht so viele. Vor allem nicht, wenn alle Flächen nicht ausgenutzt werden. Und zum anderen gab es 2 Tage vor Mania noch gut 15.000 Tickets zu verkaufen. Also man kann davon ausgehen, dass auch wie, dass einige Leute auch so gratis mal reingekommen sind. Ja, aber was sah also auf jeden Fall voll aus. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren. Ob es jetzt 60.000 waren oder 50 oder 70. Ist aber ich tippe mal so auf 60.000. 50.000 wäre eine gute Zahl. Ja. Es war ja damals beim Pontiac Dome angeblich 93.000. Und in Wirklichkeit 78. Oder so, ne? 78.000 und noch, was war die wirkliche Zahl? Wobei, das ist auch sehr viel. Ich frage mich ja immer, wenn man irgendwie ganz oben in der Ecke sitzt, ob man dann wirklich überhaupt noch was sieht. Ja, das habe ich mich auch mehrmals gefragt. Es gab ja mehrmals diese ganz tollen Kamerablickwinkel von ganz oben in der Ecke. Ich weiß nicht, also von Kamera aus sieht das ja nicht so aus, aber wenn wirklich so viele Leute da die Karten verkaufen und das auch wiederholt immer wieder gemacht wird, denke ich schon, dass man da ein bisschen was sehen von kann. Ja, zudem gibt es ja auch die Bildschirme, einfach die Atmosphäre vielleicht. Vielleicht ist es das. Man darf sich durch die Kamera aber auch nicht täuschen lassen, weil das ist mir so gegangen, als ich das erste Mal hier in Hannover im Fußballstadion war. Da denke ich auch immer, wenn ich Bundesliga im Fernsehen gucke, ach, das ist aber, sieht von der Kamera ja relativ klein aus, wenn die da ihre Aufnahmen von oben machen. Wenn du dann aber drin sitzt im Stadion, dann siehst du sehr genau die einzelnen Spieler auf dem Feld. Also das wirkt einfach durch diese Kameraverzerrung ein bisschen anders. Ja. Ich denke, das geht schon. Ja. Naja, werden wir ja nächstes Jahr dann in Atlanta sehen. Ja. Draußen auf dem Stadion doch gibt es ja noch mal ein bisschen Pyro an sich schön, sieht in aller Helle aber noch nicht so gut aus, hätte man sich aufsparen sollen. Was gibt's da? Feuerwerk. Feuerwerk, ja, hatte ich nicht verstanden. World Heavyweight Championship Match, Chris Jericho gegen Edge. Hat den einen oder anderen vielleicht überrascht, dass das jetzt auf der Karte kam, aber ich habe das schon so ein bisschen mir denken können. Hat mich nicht gestört. Nee, hat mich auch nicht gestört. Vor allen Dingen habe ich jetzt, naja gut, die hatten ein bisschen natürlich Schwierigkeiten, weil direkt davor dieses dämliche Match von Bret Hart war. Und da waren die Leute auch entsprechend genervt im Publikum. Wobei das ganze Abend so war, also da. Aber wenn das wenn das Wrestler also durch ein gutes Match sozusagen wieder gerade biegen können, dann die beiden. Naja, die Crowd fand ich fantastisch. Mir gefiel der Entrance von Edge So sehr sagen. gut. Mit dem Feuerwerk und diesem Bildschirm, der da nochmal so hoch ich weiß nicht, wurde. Das wurde wie hoch? Ich habe nur gerade Der gehört, was runde ging. Bildschirm, der wurde dann irgendwie so wieder hochgezogen mit diesem. Der über dem Ring ist. Ja. Ja, der wurde immer, also das war am extremsten bei HBK, aber der wurde immer ein bisschen abgesenkt und dann aber wieder höher gezogen. Ja, und bei Edge war es mit diesem Antrieb da. Was habe ich nicht mehr im Kopf, habe ich. Mit diesem Gas-Zeus da. So mit diesem Luft-Zeus. Naja, ist ja auch egal. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Ja, Match an sich ist gut, aber das Publikum ist halt gar nichts. Mit guten Publikumreaktionen hätte das ein sehr, sehr gutes Match werden können. So war es ein gutes Match in absoluter Totenstille. Das hat mich auch erschrocken. Also ganz am Ende war es besser. Da haben sie das Publikum reingeholt. Aber ich würde mal sagen, so die ersten 10 Minuten des Matches Und das Match ging nur eine Viertelstunde. war das absolut ruhig, obwohl das ein sehr gutes Match war. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ob das wirklich noch daran lag, dass davor da diese Bret Hart-Geschichte war, dass die Leute alle wirklich so verärgert waren. Ich glaube das nicht. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube das nicht. Also ich bin mir ganz sicher, dass etliche Leute nur nach WrestleMania, also zu WrestleMania gefahren sind, weil sie noch einmal Bret Hart sehen wollten und jetzt sehr genervt waren und dann zum Beispiel mit den Leuten, mit denen sie da bei WrestleMania waren, statt sich das Match hier anzugucken, die ganze Zeit diskutiert haben, was das für ein Scheiß war. Ich glaube aber nicht, dass das so viele waren, weil da war ja wirklich Totenstille. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da dann 50.000 Leute da auf einmal diskutiert haben und das nicht mehr interessierte. Vor allem, wenn die diskutiert hätten, selbst dann wäre es lauter gewesen, weil das war wirklich eine Totenstille. Wenn da so viele Leute diskutiert hätten, hättest du das gehört. Aber da hat man gar nichts gehört. Naja, Jericho will Aber mit mit dem Tipps, also Titel habt ihr auf natürlich auch recht. Edge. Ja, Jericho schlägt Edge mit dem Titel zusammen. Edge kann sich aus dem anschließenden Cover befreien und ohne große Probleme zeigt Jericho dann einen schlecht gesprungenen Codebreaker und das war's. Aber noch nicht ganz. Das war es jetzt für den Sieg. Das hatte mich ein bisschen überrascht, weil ich habe ja so ein bisschen dran, bin ich ja davon ausgegangen, dass eventuell der Money in the Bank Winner noch bei WrestleMania sein Koffer einlöst und dafür hätte dann natürlich, weil Swagger als Heel gewonnen hat, Edge als Face quasi gewinnen müssen. Das Ja, die Frage ist natürlich, ist Jericho jetzt noch Champion nach der SmackDown-Sendung oder nicht? Pass auf, jetzt kam ja noch ein nach dem Match. Ja, Jericho wird auf das Kommentatorenpult gelegt und Edge zeigt ein Spear gegen Jericho von dem Kommentatorenpult durch so eine Absperrung dahinter. Und da gibt es sehr viele Buhrufe von dem Publikum. Ziemlich lang, bis Edge Jericho so auf dem Tisch bereitgestellt hat und auch so wie er hinterher dann geguckt hat und im Ring stand und so ein bisschen so dieses satanische Grinsen hatte. Er wirkte dann schon ein bisschen wie ein schlechter Verlierer, weil ja Jericho auch nicht mit unfairen Mitteln gewonnen hat, sondern der hat ja ganz fair gewonnen. Nee, hat er nicht. Er hat doch den Titelgürtel eingesetzt. Aber am Ende hat er schon ziemlich, das war dann ja. Nein, nein, nein. Er hat den Titelgürtelschlag, dann das Cover, das Ah, ging bis 2 und dann direkt hätte. danach hat er Codebreaker und aus. Also hat er nicht fair gewonnen. Also es war ein eindeutiger Three-Count, den er hatte, und Edge sah Nach aus einem Titelgürtelschlag. Edge sah dann aus wie ein schlechter Verlierer, muss man ganz klar sagen. Naja, fand ich nicht. Deshalb ist er auch ausgeblieben. Fand ich nicht. Chris Jericho gewinnt nach 15 Minuten 46. Thomas, deine Wertung? 3,5 Sterne. Von mir auch 3,5. Mit gutem Publikum hätte das eindeutig mehr werden können. War natürlich von der Zeit auch ein bisschen kurz. Ach, Viertelstunde reicht an sich. Aber das Publikum war halt nichts. Viertelstunde für ein WrestleMania-Titel-Match finde ich schon ein bisschen wenig. Ach, ich fand, das reicht. Also, das Publikum war halt nichts. So, in einem Video sehen wir, dass Yoshitatsu die zuvor stattgefundene 26-Mann-Battle Royale gewonnen hat. Hast du die gesehen, Thomas? Ich hab die nicht gesehen. Hast du sie gesehen? Ich hab die auch nicht gesehen. Aber ist schon überraschend, dass er gewonnen hat, ne? Ja, ist interessant. Fand ich auch. Zuvor hat er Zack Ryder eliminiert. Ja. Es folgt ein 10-Divas-Tag-Team-Match. Michelle McCool, Layla, Maryse, Alicia Fox und Vicky Guerrero gegen Mickie James, Kelly Kelly, Eve Torres, Gail Kim und Beth Phoenix. Jede Diva darf ihren Finisher zeigen, wobei da auch ziemlich viel schief geht. Am Ende gibt es einen Frog Splash in Anführungszeichen von Vicky und dann versaut der Ref auch noch das Ende. Jo, das kann ja mal passieren. Ja, das wirkte doch ziemlich lächerlich. Ja, da muss man nichts mehr zu sagen. Michelle McCool, Layla, Maryse, Alicia Fox, Vicky Guerrero gewonnen. Nach 3 Minuten 24 wieder hier ein Stern. Naja. Ja, so ein Mitleidstern. Aber wenigstens hatte dann Vicky Guerrero da ihr WrestleMania-Match auch und hat sich vielleicht gefreut. Ich weiß es nicht. Schön war ja, ich weiß ja nicht, ob sie sich da wirklich gefreut hat über sowas. Interessant ist ja, dass sie, obwohl sie ja Bösewicht ist, da diesen Eddie-Tanz gemacht hat. Und auch nochmal nach oben gezeigt hat. Und dann auch dafür bejubelt worden ist. Das war schon ein bisschen komisch. Und naja, aber am Ende war sie dann wieder Heel. Und es war wirklich interessant, was du schon gesagt hast, dass der, als das Cover nicht so richtig war, weil sie Kelly zu weit gezogen hat, da, so dass die Schulter nicht mehr auf dem Ringboden war, dass der Ringrichter dann nicht einfach trotzdem durchgezählt hat, sondern gesagt hat, nö, so ist zwar nicht, das kann ich nicht zählen. Nee, das war doch lächerlich. Und dann wusste sie, oh ja, das war schön, und dann wusste sie ja nicht so richtig, was sie tun sollte, und dann ist sie ja nochmal so immer auf Kelly Kelly raufgefallen, ja. War mal draufgehüpft. Und da sagte einer vom Torch-Podcast, sagte, da hat sie sich an die One-Man-Gang erinnert. Das fiel mir beim ersten Mal gar nicht so oft, dass sie das gemacht hat. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Und dann ist sie immer wieder von den... wirklich nur von den Knien, gar nicht im Stehen. Ist sie dann immer wieder hoch und runter. Naja. Ich fand das gut. Es folgt. Ja, Thomas, deine Wertung zu dem Match? Von diesem Match einen halben Stern. Oh. WWE Championship Match. Batista gegen John Cena. Batistas Eingang mit dem einzelnen Spotlight sieht richtig gut aus. Cenas Entrance mit diesem Gewehr rumgefuchtelt dagegen zieht sich elendig in die Länge. Ja, also sein Eingang gar nicht, aber die Gefuchtel davor, das war ja furchtbar. Ja, sonst ist das ja mal wirklich sehr gut und es gab auch die Gerüchte, dass da wohl noch was anderes geplant war, irgendwie mit Fallschirmspringen, weil da wohl zuvor irgendwelche Proben waren von dem Dach, haben wohl irgendwelche Fans gesehen, aber so wie das da jetzt gemacht wurde, war das echt ziemlich langweilig, ausnahmsweise mal. Finde diese ganz großen Plakate in der ersten Reihe auf, die da Cena Sachs drauf stand? Ja, man hat ja auch gesehen, als die da mit ihren Gewehren rummantiert haben, da waren auch einige, die geboot haben. Einige, ja, das bei dem elendig langen, oder? Ja, ja, es gab einige, die Cena nicht mochten. Also es war ja sogar in der ersten Reihe auch einige, die mit, ich weiß nicht, die hatten irgendwie sowas auf dem T-Shirt, I hate oder so. Ja, diese T-Shirts, die scheinen also entweder, das sind wirklich die gleichen Fans wie ich glaube, das sind auch die gleichen Fans gewesen, die letzte Mal schon in der ersten Reihe saßen, diesen Typen, neben den Cena sich dann am Ende noch gestellt hat, den habe ich danach bei Raw nochmal gesehen und ich dachte, ich glaube, den habe ich letztes Mal bei WrestleMania auch schon in der ersten Reihe gesehen, auch an dem gleichen Platz, also ich glaube, der ist jedes Jahr da. Diese T-Shirts, die sieht man jetzt auch schon jedes Jahr, die gab es jedes letztes Jahr WrestleMania auch schon, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Vielleicht sind die auch schon gängig, vielleicht kann man sich die auch irgendwie schon bestellen. Man weiß das nicht. Auch gut, dass Poster Batista likes Fish Sticks. Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Also ich kann das mal übersetzen, Batista mag Fischstäbchen, aber was das soll, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, war aber gut. Ja, wenn du das so sagst, dann wird es wohl so gewesen sein. Ja, das Publikum geht in diesem Match relativ gut mit. Nicht fantastisch, relativ gut, vergleichsmäßig gut. Interessant sind auch die Rollenverteilungen. Bei Cena wird geboot. Also dieses Boo, yeah. Bei Cena gibt es halt das Boo, bei Batista die Yeah-Rufe. Aus dem Pin nach Batista Bomb bzw. FU können sich beide befreien. Am Ende fängt Batista Cena wie damals bei der Survivor Series auf und will danach die Batista Bomb zeigen. Cena kontert jedoch und Batista gibt im STF auf. Spannendes Powerhouse-Match. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja das Ende vorausgesehen. Also das Match an sich war für mich ganz gut. War okay, aber ich war dann auch froh, dass habe ich ja dann vorher auch gehofft und das ist dann zum Glück auch so eingetreten. Ich war dann schon froh, dass das nicht der Main Event gewesen wäre. Für ein Main Event wäre mir jetzt zu wenig gewesen. Ich glaube, wenn sie im Main Event wären, hätten sie noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber ich war mit der Stellung hier dieses Matches auch durchaus zufrieden. Ich fand es sehr gut, mir gefiel es wirklich gut. Nach dem ersten Mal gar nicht, aber nach dem zweiten Mal fand ich echt gut. Ja, und cool von Cena, dass er sich danach nur mit dem Titelbelt zu diesen Cena-Hassern in der ersten Reihe stellt. Ja, ein Sieg von Batista hätte mir eigentlich besser gefallen. Aber. Wenn? John Cena gewinnt nach 13 Minuten 30. Thomas, deine Wertung? Ich schwanke zwischen 3,5 und 3,34. Ich sag mal 3,34. Ich gebe auch 3,75 Sterne. Cooler Blick von oben in den hell erleuchteten Teil des Stadions mit dem Ring und allen Spots. Wirklich toll. Dann folgt der Main Event. Den übrigens ich ja in unserer Wette auch richtigerweise getippt habe, im Gegensatz zu anderen mittippenden Personen. Career vs. Streak Match, Shawn Michaels gegen Undertaker. HBK. Was? Er macht der Kollege nichts zu. Nö. HBK mit einem recht bodenständigen Entrance, der vom Taker wirkt schon ziemlich gigantisch. Direkt zum Beginn verletzt Undertaker beim Oldschool sein Knie. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass bei Shawn Michaels nicht irgendwie sowas wie bei dem WrestleMania, wo da die ganzen Sohlen da mit dem Konfetti und so lagen, oder wo er dann vom Ringdach immer runterkam. Ich hätte gedacht, irgendwie sowas kommt jetzt noch, aber das war wirklich ein ganz normaler 0815 Einzug. Ja, war nicht weiter schlimm, aber normalerweise kriegt er da nochmal doppelt Feuerwerk oder irgendwie sowas, aber. Genau. Hat er diesmal nicht bekommen. Ja, direkt zum Beginn verletzt Undertaker beim Oldschool sein Knie. Dies wird in den weiteren Matchverlauf sehr gut eingearbeitet. So geht Michaels jetzt mit allen Mitteln gegen Takers Knie vor dieser, bis dieser ihm draußen einen Tombstone verpasst. Aus dem Hellsgate im Ring kann der Showstopper sich aber befreien. Einige Zeit später befördert HBK Undertaker via Switch and Music aufs Kommentatorenpult und zeigt von der Ringecke aus einen wahnsinnigen Moonsault durch das Pult. Holy shit! Highlight des Matches, Highlight des Abends. Das anschließende Herauskommen aus den Covern nach diversen Finishern wirkt teils etwas recycelt, bringt aber trotzdem eine hohe Spannung hervor und auch die Crowd ist endlich voll mit dabei. Der wer, was? Ja, die Crowd. Das Publikum, meinst du? Ja. Am Ende kämpft sich Shawn nach einem Tombstone trotz Kopf. Weißt du, was mich bei diesen Nearfalls vor allen Dingen gestört hat? Nein. Weshalb das, du hast, glaube ich, jetzt gesagt, das wird recycelt oder so, das wirkt nicht so richtig echt. Und einer der wesentlichen Gründe dafür, das war das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Kommentatoren ziemlich schwach waren, dass die jedes Mal, wenn so ein Nearfall war, musste dieser dämliche Michael Cole sagen, das war's jetzt aber. Das war's jetzt aber. Und so, dass man nach dem dritten Mal wusste, wenn Michael Cole sagt, das war's jetzt, aber ist das auf jeden Fall nochmal nicht das Ende. Das hat sehr gestört, das hätte Jim Ross besser hingekriegt. Ich muss sagen, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Wenn Michael Cole redet, schalte ich immer schon so automatisch ab. Das hat sich jetzt schon so eingebaut hier. Dann ist es ein schlechter Kommentar, wenn man das so macht. Ja. Am Ende kämpft sich schon nach einem Tombstone und trotz Kopfschütteln des Takers noch einmal mühevoll nach oben und verpasst seinem Gegner eine klatschende Ohrfeige. Undertaker ist wütend und verpasst schon einen weiteren, schon richtig gesprungenen Tombstone zum Sieg. Ein Wahnsinnsmatch, was mit dem von WrestleMania 25 mithalten kann und zudem eine eigene, toll durchdachte Story erzählt. Am Entrance auf dem Bildschirm erscheint mit großem Feuerwerk 18:0 und auch auf dem Stadiondach geht noch Pyro hoch, was jetzt in der Dunkelheit auch wirklich gut aussieht. Das geht da hoch? Ja. Taker und HBK... Feuerwerk. vorher. Ja. Take und HBK schütteln sich die Hände, umarmen sich. Unter großem Jubel verlässt Shawn Michaels mit viel Zeit WrestleMania 26. Toller Abschluss. Undertaker gewinnt 23 Minuten 59. Thomas, jetzt darfst du da auch nochmal was zu sagen. Ja, ich fand, das ging, das war genauso gut wie im Vorjahr. Also ich würde ihm auch wieder 5 Sterne geben. Ich glaube auch, das wird dann zum ersten Mal, dass ein Match oder eine Paarung 2 Jahre hintereinander Match des Jahres wird. Das wird das hundertprozentig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut wird, weil, vor allen Dingen, weil Undertaker ja ziemlich angeschlagen ist. Aber der hat sich da ziemlich gut durchgebissen. Ich fand ziemlich genial, wie Undertaker vor allen Dingen seine Beinverletzung in dem Match dargestellt hat. Also das wirkte alles ziemlich echt und ziemlich gut. Das passte irgendwie hundertprozentig alles zusammen. Und von daher fand ich, war das sehr gut. Die Abschiedsrede von Shawn Michaels beim Raw danach fand ich dann nicht ganz so überragend. War gut, aber nicht so überragend. Da hätte ich mir jetzt eher sowas gewünscht, wie das da bei Ric Flair damals gemacht worden ist. Das war doch deutlich besser. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob jetzt Shawn Michaels nach diesem Match wirklich zurücktritt und gar nicht mehr kämpft. Oder ob das... Also ob er wirklich ganz zurücktritt oder ob er... Ja, das ist wirklich so eine Sache, da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Ja, oder so Pause macht und dann zurückkommt. Weil das echt schwierig war, bei dem, wo er dann das letzte Promo da gehalten hat, da hat er dann ja auch geweint, da dachte ich schon, ist das jetzt wirklich der absolute Rücktritt oder kommt er dann doch nochmal wieder? Also es ist wirklich interessant. Ich hoffe, dass nicht der Rücktritt ist. Also es wird unterschiedlich diskutiert und viele glauben jetzt mittlerweile doch, dass es das Ende war und das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch blöd, wenn man zurücktritt und dann doch wieder nicht zurücktritt. Also wenn das immer wieder rückgängig gemacht wird. Ist richtig, hier wünsche ich mir das aber nochmal. Ja, sehr gutes Match. Ich muss sagen, also so gut wie WrestleMania 25, genauso gut war es wohl nicht. Also WrestleMania 25 mit 5 Sternen hätte ich bewertet. Hier habe ich jetzt 4,5 gegeben. Ich muss sagen, also das lag jetzt nicht an den athletischen oder wrestlerischen Leistungen. Die waren dies Jahr vielleicht sogar nochmal besser. Das Problem hatte, dieses mit dem Kick-Out aus dem Tombstone und so, das bringt natürlich eine extreme Spannung. Das kann man nur einmal machen, das geht nicht nochmal. Und ganz bisschen liegt das auch nochmal an dem Publikum. Also wenn das jetzt hier nicht gewesen wäre und man letztes Jahr nicht das mit dem aus dem Tombstone rauskommen und so schon mal gezeigt hätte, dann hätte das hier auch 5 Sterne. So hat es 4,5, ist trotzdem ein fantastisches Match. Ja, und auf alle Fälle Match des Jahres, glaube ich. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich will das jetzt noch nicht hundertprozentig festsetzen, aber ist durchaus möglich. Ja. Der einzige Tiefpunkt von WrestleMania war Brett gegen Vince. Bei den Dieben hat man es ja nicht anders erwartet. Alles andere konnte man sich eigentlich gut ansehen. Ein netter Tag-Team-Opener, ein weiteres Spot-Festival mit dem Money in the Bank Ladder-Match, eine überraschend gute Leistung von Sheamus und gute TL-Matches. Das richtig große Highlight und tolle Abschluss bildete dann Shawn Michaels gegen Undertaker, was auch an richtiger Stelle platziert war. Viele Leute bewerten diese Mania ganz schlecht, das sehe ich nicht so. Die Matches wurden leider alle etwas durch die sehr ruhige Crowd heruntergezogen. Ansonsten haben wir hier aber einen wirklich sehenswerten Event. Das Einzige, was mich etwas stört, ist halt das Noel Spart Match, da ich mich hier vorher schon groß drauf gefreut habe. Aber eine klare Empfehlung, als Endnote gebe ich eine 2-. Kaufst du dir die DVD? Das mache ich sowieso jedes Jahr, das mache ich, also ich mache es ja natürlich, habe ich beim letzten Mal auch gemacht, werde ich diesmal auch wieder. Okay. Ich habe das noch nicht entschieden. Im letzten Jahr habe ich mir die DVD nicht gekauft, obwohl ich viel überlegt habe, aber dann hatten sie die ja auch nicht in dieser schönen Stahlbox. Ich hätte die höchstens dann in dieser Stahlbox gekauft, weil das dann auch ganz nett aussieht. Ich kann dir übrigens sagen, ich habe so die Vermutung, ich habe da nämlich bei Silvervision immer so ein Newsletter und ich glaube, das wird dieses Jahr auch nicht geben. Es wird die als Blu-ray geben. In der Blu-ray gibt es übrigens eine dritte DVD mit Raw und SmackDown vor WrestleMania. Ja, die waren beide nicht so gut, die Sendung. Ach. Und, es wird die normale DVD geben. Es wird noch eine andere DVD-Fassung geben. Ich gucke gerade, ob ich den Silvervision Newsletter hier jetzt mal wiederfinde. Sag du noch mal was zu der WrestleMania so letztlich zusammenfassend. Ja, ich fand die sehr gut. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, Endnote oder sowas vielleicht. Also, So, ich drücke jetzt gerade hier auf das und werde mal gucken, was bei Silver Vision jetzt so kommt. Ich glaube, dass diese WrestleMania so ähnlich wie WrestleMania 19 sein wird. Die wird wahrscheinlich von vielen eher negativ bewertet und unterbewertet sein. Und in Wirklichkeit von der Matchqualität ist sie aber besser als ihr Ruf. Ja, das denke ich auch mal, wobei WrestleMania 19 wird ja eigentlich schon so viel als die mitunter beste WrestleMania nach 17 und so gewertet. Also so finde ich das jetzt eigentlich nicht. Ich wüsste nicht wo, also man sieht nur, man hört an vielen Stellen, dass sie eher schlecht bewertet wird. Ja, an den Stellen, wo ich gucke, lese ich das nicht. Ich weiß ja nicht, wo du guckst. Nee, ich auch nicht. Also WrestleMania 19 fand ich schon ein Stückchen besser noch. Das mag sein, dass die auf den deutschen Foren anders bewertet wird. Also so in den amerikanischen Foren kommt die nicht so gut weg. Kannst du mir mal sagen, was eine Limited Edition Lenticular ist? Lenticular kenne ich nicht, das Wort. Okay, dann werde ich das jetzt gleich mal bei einem Wörterbuch eingeben. Zu sehen, was es ist. Nein, also ich denke, also meine Favorits-WrestleMania ist, glaube ich, immer noch WrestleMania 24. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Zuerst war ich enttäuscht von der WrestleMania. Beim zweiten Mal gucken muss ich sagen, das war wirklich eine schöne WrestleMania, die man sich immer wieder gut angucken kann. Also ich bin halt nur ein bisschen enttäuscht von Bret Hart gegen Vince McMahon, weil ich mich da persönlich auch ziemlich drauf gefreut habe, aber naja. Man kann es nicht ändern. Jetzt habe ich hier gerade bei leo.org Lenticular eingegeben und habe herausgefunden, dass das linsenförmig heißt. Okay, es gibt also von WrestleMania noch eine special limitierte Auflage linsenförmig. Genial. Weiß ich auch nicht, was das soll. Vielleicht gibt es eine Suppe dazu oder so. Eine Linsen. Nee, die Verpackung ist dann wahrscheinlich linsenförmig. Und das ist limitierte Ausgabe linsenförmig. Ach, fantastisch. Nein, also das. Die wirst du dir sicher bestellen, ne? Ja, die linsenförmige. Ach, hier steht was. This DVD comes with an exclusive WrestleMania 26 Lenticular. Bist du sicher, dass das linsenförmig ist? Ja, als wenn da irgendwie noch was dabei ist. Ich werde das nochmal eingeben. Also, das kommt mir dann nachher. Extra WrestleMania 26 limitierten linsenförmig. Interessant. Das kann ja kein Adjektiv sein, das muss ja schon substantiv sein, was dabei rauskommt. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Was war das nochmal? Lenticular. Lentiluca. Lenticular. Mal gucken. Vielleicht ist das irgendwie eine 3D-Brille oder? Na, das glaube ich nicht. Da würden sie, glaube ich, 3D-Brille hinschreiben. Ja, aber Okular ist natürlich Brille, ne? Von daher kann das anders. Warte mal, die bieten hier ja auch noch immer zusammengesetzte Sachen. Linsenrinde, Linsenschale, Anschnitt, Linse, Querschnitt, Linsenrasterverfahren, linsenförmiger Querschnitt, Linsen aus. Ach, dann weiß ich jetzt, was das ist. Dann weiß ich, was das ist. Das ist so ähnlich wie, das ist wahrscheinlich sowas ähnliches, wie es auch bei der WrestleMania Box, bei diesen Fünferpacks gab. Da war immer so ein kleiner Filmschnipsel, quasi so ein Dia-ähnliches Teil. Ach ja, stimmt, das war bei 25, das war bei 24 auch. Das könnte sein, dass das sowas hier auch ist, weil Okular ist quasi Brille und Linse in dem Fall quasi von quasi das Auge und das sagt man ja, wenn man was fotografiert, auch immer. Da ist ja vorne auch immer eine Linse drin und dann ist das wahrscheinlich nicht die Linse selber, sondern dann ist das quasi eine Aufnahme, die durch so eine fotografierte Linse halt gegangen ist. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob man dann am Ende wirklich Dingensfoto, so ein Dingenslinsekular noch dabei hat, oder ob die Verpackung dann wirklich in Form linsenförmig ist, man weiß das noch nicht so genau. Ich weiß es ja genau. Also auf jeden Fall wird es dann einmal die Blu-ray-Fassung mit 3 DVDs mit Raw SmackDown dazu geben, einmal die normale DVD-Fassung mit 3 Discs mit der Hall of Fame und dann einmal noch mit dem Lenticular, eine Steelbook Edition habe ich bei Silver Vision zum Vorbestellen nicht gesichtet, also wird es das wohl dieses Jahr schon wieder nicht geben. Vielleicht haben sich das zu wenig Leute gekauft. Trotzdem werde ich es mir kaufen. Ob mit Lenticular oder ohne, man weiß es noch nicht. Der Preis ist der gleiche. Ja. Ja. So, dann wollen wir noch ganz schnell ja, kurz was ist Raw. Denn nach der WrestleMania noch passiert? Ja, Raw. Beginnt mit einem Video-Zurückblick auf das WrestleMania-Match, der Main-Event, und dann kommt Batista raus, meint, das war ja alles Quatsch da bei WrestleMania, er kann nicht besiegt werden von Cena, er will ein Rematch, aber das Rematch wird nicht jetzt bei Raw stattfinden. Ich denke mal, das kommt dann bei Extreme Rules, da kann man ganz stark von ausgehen. In welcher Form? Man weiß es nicht. Last Man Standing oder irgendwie sowas, naja. Dann gab es ein Legends Lumberjack Match, wo Christian Teddy Biasi besiegt hat. Was mir auch noch auffiel, muss ich sagen, das war total Ungereimtheit. Es gab ja einmal die Gastros von diesem Hot Tube, irgendwas heißt, ne? Ja, Hot Tub Time Machine. Also, das sind ja diese Whirlpool Teile, Zeitmaschinen. Mit den Gästen. Ja, dann gab es ja noch dieses Hot Tub Match. Ja, das war ja mehr ein Engel, das war ja kein Match, das war ja ein Engel. Das ist richtig, trotzdem war es da, also die haben sich da dann im Backstage mit ein paar Dieven zusammen in diesen Pool gesetzt. Unter diesen Dieven war Kelly Kelly. Ja. Und während die diesen Engel da angefangen haben und den später... Nee, da war Kelly Kelly nicht dabei. Doch, da war Kelly Kelly. Nein, es gab ja das Rematch der Dieven. Ja, ja, und da war Kelly Kelly auch, das fiel mir nämlich auch, aber Kelly Kelly war auch im Pool. Ich habe mich da nämlich auch erst versehen. Bei diesem Hot Tub, da waren vier Dieben. Zwei davon waren die Bella Twins. Ja, die eine dann war da Tiffany, aha, die vorher da bei SmackDown war. Und die andere, die du wahrscheinlich mit Kelly Kelly verwechselst, wo ich auch erst nicht wusste, wer ist das denn? Ich wusste auch gar nicht, dass das Tiffany war, ich habe da all drüber gerätselt. Die andere war Rosa Mendes. Nee, ehrlich? Ja, natürlich. So, das wird jetzt gerade mal beim Moonsault nachgeguckt. Was steht denn das hier? Eve Torres, Tiffany. Eve Torres war das? Nee, Eve Torres war doch bei diesem Dieven-Match auch mit dabei, oder nicht? Nee, Eve Torres war auch beim Dieven-Match sogar nicht. Nee, das steht war das hier? Rosa Mendes, die Bella Twins und hier Tiffany. Das würde ich auch sagen. Hier steht aber Eve Torres. Ja, also ist ja egal, was da steht. Ich hab's ja gesehen. Von daher ist ja relativ klar. Du meinst es gesehen zu haben. So, ich gucke jetzt noch bei Wrestling Revolution nochmal, ob die hier überhaupt einen vernünftigen Bericht haben. Ja, haben sie sogar. Mal sehen, was die denn meinen. Das ist eine interessante Sache, du. So viel Zeit muss sein. Es war übrigens ganz schön, dass man immer wieder... Ah, hier sind wir ja schon. Rob und Clark. Ach nee, das ist das mit Mark Henry. Also war das schon vorher? Nee. Ach ja, was die immer so schön haben, die haben ja immer diese Berichte irgendwie quer durcheinander. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist von der Reihenfolge, ist das hier totaler Quatsch. Mensch. Schlimm ist das. Die haben hier irgendwie alle Promos und alle Matches haben die einfach durcheinander draufgehauen. Ach, hier haben wir es ja. Erneut sind die Hosts mit einigen, die was im Whirlpool zu sehen. Die ersten Frauen verlassen den Pool. Ja super, welche Frauen denn? Wenn hier erneut steht, dann muss das hier doch schon mal irgendwo gestanden haben. Tut's aber nicht. Tut's aber nicht, sagt er. Ach, hier steht ja noch was. Die Hosts gesellen sich in das Wasser hinzu. Diese sind, nachdem sie kurz von Santino, widmen sie sich den Divas. Diese sind im Bikini in einem Pool. Ja super, aber welche denn? Mensch. Hab's dir ja gesagt. Das sowas findet man nicht leicht heraus. Was gibt's denn noch? Es gibt noch cagematch.de. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Seite, da können wir auch mal gucken. Thomas, erzähl du mal bei Raw weiter. Wo warst du denn gerade? Quer mittendrin. Kannst irgendwo ansetzen, wo du willst. Ich kann mich ehrlich gesagt, Teddy Biasi hatte verloren gegen Christian, das hast du erwähnt. Da kann ich mich auch dran erinnern. Triple H und Sheamus. Interessant, hattest du das eigentlich erzählt? Interessant, dass sich Ted DiBiase noch mit seinem Vater ein bisschen gestritten hat? Ja. Nee, habe ich nicht. Also, hier habe ich. Die Legenden waren ja die Lumberjacks und da war Ted DiBiase natürlich Senior mit dabei und am Ende hat ja der Junior verloren und dann hat der Junior sich ein bisschen mit seinem Vater gestritten. Muss man mal gucken, ob daraus noch ein Engel entsteht. So, und jetzt Cage-Match. Ich lese das vor. Backstage sind die Gasthosts und jetzt kurz mit Santino Marella zu sehen und widmen sich danach in eine Badewanne den Diven, Kelly Kelly, den Bellas und Rosa Mendez. Ist falsch. Das ist nicht falsch. Das habe ich auch so gesehen. Das stimmt nämlich auch. Ja, du kannst es dir ja schon von der Logik überlegen. Ja, das ist unlogisch. Das stimmt, aber es war so. Es ist halt auch WWE, ne? Nee, es ist nicht richtig. Also, gut, ich hab's ja gesehen, aber... Du kannst ja glauben, was du willst. Also ich werde mir das direkt nach der Aufnahme, werde ich mir nochmal angucken, ob das jetzt Kelly Kelly oder was hast du gesagt, wer das war? Rosa Mendez war, aber das war Kelly Kelly, du, das sag ich dir. Das kann irgendwie alles gar nicht hier. Ja, das dazu, das ist auch sehr spannend. Dann sollten wir was zu Shawn Michaels sagen. Denke ich mal, Raw gab's nichts weiter fantastisch Interessantes mehr. Ja, wieso? Das mit Shawn Michaels war doch bei Raw, oder nicht? Ja, deshalb wollte ich das jetzt ja auch gerade damit anfangen. Genau, dann mach das mal. Nee, das machst du jetzt. Hast du aber ein wichtiges Segment bei Raw dann weggelassen? Das solltest du auf jeden Fall erzählen. Nee, ich erzähle jetzt gar nichts mehr. Thomas, du darfst jetzt mal ein bisschen erzählen. Es ist nämlich noch folgendes. Bret Hart ist ja auch noch in den Ring gekommen. Ach ja, stimmt. Und hat dann erstmal Shawn Michaels lobend erwähnt und hat dann kleine Promo gehalten. Und dann kam Miss und Big Show rein und dann hat sich Miss mit Bret Hart angelegt. Das hat mir sehr gut gefallen, weil Miss tatsächlich im Moment als vor allen Dingen im Promo einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Und dann kommen noch die Hart Foundation, sondern die Hart Dynasty. Und da gab es ein Match. Und haben dann quasi Mischo herausgefordert. Und jetzt kommt quasi so ein bisschen das, was ich am Anfang gedacht habe, dass wenn Bret Hart zurückkommt, dass er quasi dann so eine Art Mentorrolle für die Hart Dynasty übernimmt. Das scheint man jetzt doch nochmal ein bisschen aufzugreifen. Er ist ja bei den Touren in Deutschland auch noch mit dabei. Und dann denke ich, da hat man vielleicht die Chance, dass die Hart Dynasty auch so ein bisschen gepusht wird. Verdient hätten sie es alle mal. Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Ding. Ja, vielleicht bleibt Bret Hart ja nochmal ein bisschen, man weiß ja nicht. Ja, der soll ja wohl $500,000 bekommen haben, da wird er vielleicht dann noch ein Jahr oder so für arbeiten müssen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich esse jetzt ein Stück Kuchen und dann können wir jetzt auch zu Shawn Michaels kommen. Um diese Zeit noch Kuchen? Ach Gott, das ist schon... Ich muss jetzt bald mal anbrot. Ja, mir wurde was gerade gebracht. Ich muss jetzt bald mal anbrot fertig machen. Macht nix. Shawn Michaels. Ja, erzähl du mal was zu Shawn Michaels. Ich habe ja Bret Hart erzählt, also ich habe quasi die gute Seite erzählt und du kannst ja jetzt mal was über den bösen Shawn Michaels erzählen. Ich muss jetzt nämlich mich gerade mal konzentrieren. Ja, Shawn Michaels kam raus. Er hat ein sehr emotionales Promo gehalten, bei dem er ja auch selber geweint hat, interessanterweise. Also man weiß nicht genau, kommt er wieder, kommt er nicht wieder. Und ja, über das Promo braucht man eigentlich nichts großartig mehr sagen. Das war ein ganz nettes Promo, nichts Großartiges. War ganz schön. Ein schönes Shawn Michaels Promo und am Ende kam noch Triple H und die beiden haben sich umarmt. Ist da noch viel zuzusetzen? Nein. Nee, eigentlich nicht. Also, ich hätte, wie gesagt, also ich fand es im Vergleich zu der Verabschiedung von Ric Flair nicht so stark wie bei Ric Flair. Aber es war natürlich trotzdem ein historischer Moment und man darf natürlich hierbei auch nicht außer Acht lassen, dass ja TNA glaubt, sich in einem Monday Night War zu befinden und dass man jetzt eigentlich damit gerechnet hat, dass hier diese Raw-Sendung eine Bomben-Einschaltquote von weit über 4 Punkten hat. Das hatte diese Raw trotz des Schlusssegments mit Shawn Michaels und dieser historischen Geschichte, dass er quasi seine Abschiedsrede hält, hatte man nicht. Die hatte wohl, glaube ich, nur 3,7. als Einschaltquote die Raw-Sendung, was eigentlich enttäuschend war für so ein Segment. Und umso überraschender ist es, dass TNA trotzdem davon nicht profitieren konnte, sondern dass die sogar ein noch schlechteres Rating als sonst hatten und nur 0,6 Einschaltquote. Mhm. Das war schon eine Katastrophe für TNA. Und das, obwohl eigentlich die Erklärung nicht dieses Shawn Michaels-Segment sein kann. Das fand ich schon ein bisschen eigentümlich. Tja. Ja, mehr gibt es dazu von meiner Seite aus nicht zu sagen. Ja, mir hat WrestleMania gut gefallen. Ich würde es auch durchaus empfehlen. Was ist denn jetzt bei der nächsten Großveranstaltung zu erwarten? Also zunächst mal muss man sagen, ist, dass die nächste Großveranstaltung nicht Backlash ist, wie ich bis vor kurzem noch geglaubt habe. Ich dachte auch, das wäre dieses No Limit oder so, aber es ist Extreme Rules. Ja, Extreme Rules sagt schon alles, alle Regeln sind extrem. Es gibt besondere Gimmick-Matches, Steel Cage, Last Man Standing, No Disqualification, Street Fight, all solche Sachen. Da wird man wohl viele, viele Rematches von WrestleMania zu sehen bekommen unter den Stipulations. Ja, meinst du, dass dann im Wesentlichen die Karte dieselbe ist wie bei WrestleMania, nur weniger Matches? Oder glaubst du, dass noch... Ich denke schon. Vielleicht sind 2-3 Matches zu einem zusammengefasst oder so. Also ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass Hart Dynasty gegen Mid-Show vielleicht irgendwie ein Match wird, was noch nicht bei WrestleMania war. Das glaube ich ehrlich gesagt fast gar nicht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Sonst wüsste ich nicht, was man als Tag-Team-Match noch machen sollte. Und ich glaube, dass man The Miz auf alle Fälle auch präsentieren möchte, weil er im Moment sehr, sehr gut da ist. Und von daher denke ich, passt das am ehesten. Ja, ich kann mir das bald nicht vorstellen. Ich wüsste auch nicht, was für Stipulations, und ich kann mir Hart Dynasty und die auch nicht in irgendeinem brutalen Match vorstellen. Zum Beispiel ein Leitermatch? Nö. Tyson Kidd passt sehr, sehr gut ins Leitermatch. Ja, das war's aber schon. Nö, The Miz kann das auch durchaus. Kann ich mir aber ehrlich gesagt wirklich gar nicht vorstellen. Ja, was stellst du dir denn dann alles? Ich würde mich freuen über Triple H gegen Sheamus in einem No-Disqualification-Match. Dann denke ich John Cena gegen Batista, irgendwie Last Man Standing oder sowas. Edge gegen Chris Jericho. Ja, ist schwierig. Also ich hoffe nicht... Ladder? Ich hoffe nicht, dass nur WrestleMania Rematches kommen. Also das finde ich schwach. Das wäre irgendwie, das wär mir ein bisschen zu einfallslos. Fände ich nicht weiter schlimm, das sieht man ja sowieso fast jedes Jahr so. Wie beispielsweise Triple H gegen Sheamus, die kann man gut machen. Aber bei bestimmten anderen Matches würde ich mir dann auch schon mal ein bisschen Abwechslung wünschen. Das ist richtig, aber das sieht man sowieso jedes Jahr so, also davon her ist das nicht weiter verkehrt. Und durch die Stipulations ist das auch nicht großartig langweilig, auf jeden Fall finde ich das nicht. Dann könnte man... Jetzt nochmal bei den Tech-Teams, wenn du sagst, werden nicht gegen Hart Dynasty kämpfen, obwohl die jetzt sozusagen die Fehde gestartet haben. Gegen wen, wer wird denn der nächste Herausforderer um den Tag Team Titel? Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht gegen die kämpfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei dem Pay-Per-View ein Match haben. Die werden doch nicht 8 Wochen warten bis zum nächsten Pay-Per-View. Du, es gibt ja auch Wochenschuss. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwann müssen wir der Hart Dynasty schon auch mal ein Pay-Per-View Match gönnen. Ich kann's mir nicht vorstellen. Wir können gespannt bleiben. Ja, wir können ja mal tippen. Und wir wissen ja, wer bei den Tipps immer gewinnt. Tippen werden wir auf jeden Fall nicht. Was hast du denn bei dem Ergebnis des Tipps rausbekommen? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Auf jeden Fall was anderes. Ja. Nee, habe ich jetzt wirklich nicht vor mir. Ja. Ist wirklich so. Naja, Thomas, ich glaube, wir können Schluss machen, damit ich das dann auch direkt noch hochstellen kann. Ja, aber machst du das denn? Nicht, dass du wieder 2 Sendungen entgehen? Nein, ich habe die letzte Sendung auch direkt hochgestellt, das werde ich diesmal auch wieder machen. Das wäre sehr gut. Dann sag mal, was ist denn der nächste Pay-Per-View, den du dir anguckst? Guckst du dir auch ausnahmsweise, weil es die größte Veranstaltung im Jahr bei TNA ist, Lockdown an? Oder bleibst du dabei, TNA gar nicht mehr zu gucken und guckst dir Lockdown auch nicht an? Wann ist dein Lockdown? Ich glaube am 18. April, ne? Okay, die nächste Veranstaltung, die ich mir angucken werde, ist Extreme Rules. Darauf freue ich mich schon. Ja, ansonsten muss ich noch NXT und SmackDown gucken mit einem schönen Spoiler. Was ich leider schon weiß, ich wüsste es auch gerne nicht, aber naja. Also du hast jetzt noch nicht die Frage beantwortet. Würdest du dir jetzt Lockdown angucken oder nicht? Ich habe doch gesagt, Extreme Rules ist der nächste Pay-Per-View, den ich mir Also angucke. jetzt davor oder nach dem 18. April? Ich Ich weiß es glaube am nicht. 25. Okay, das heißt, Lockdown guckst du dir nicht an. Hast du denn die letzte TNA-Sendung gesehen? Nee, ich gucke ja kein TNA mehr. Das Promo vom Pope im Ring war schon ganz gut. Da hatten die als Main Event, hatten die ja dieses Dreimann-Tag-Team-Match schon in der letzten Woche angekündigt. Kevin Nash, Scott Hall und Shawn Waltman gegen Eric Young, RVD und Jeff Hardy. Und dann haben die im Verlauf der Sendung gesagt, und der Main Event wird ein Steel Cage-Match. Und da dachte ich, oh, das könnte ja gut werden. Und dann wurde es aber leider, wie üblich bei TNA, nicht gut. Weil erstens merkt man, dass dieser Steel Cage, der hat jetzt, finde ich, ein bisschen verloren, dadurch, dass sie nur noch diesen normalen vierseitigen Ring haben. Der Käfig, den die da hatten, der sah im Vergleich zu diesem Six-Sides-Stil ein bisschen billig aus. Und das Match ging irgendwie auch nur 3, 4 Minuten. Es gab nur eine gute Aktion direkt vom Käfigrand von Eric Young, wo er dann quasi von außen Käfig hochgeklettert ist und von ganz oben so ein Elbow nach unten gezeigt hat. Das war ziemlich spektakulär. Ja, TNA halt. Also, wir müssen jetzt auch Schluss machen, habe ich gerade hier verhalten gehört. Ach, du musst, nee, musst du, warst du gestern mal in der Kirche? Ich war heute in der Kirche und das war's dann auch. Ja, damit. Nee, ich war Dachte, du gestern. hättest am Donnerstag Nee, gewohnt. ich war gestern in der Kirche. Zum Abendmahl. Ja. So, damit wollen wir unsere heutige Sendung beschließen und das war das WrestleMania Review und schneller War Blick das auf Abendmahl? Raw und anderes. Und wie war das Abendmahl? Super. Wahnsinn. Ja, das ist doch schön. Damit wollen wir die Sendung beschließen. Thomas verabschiedet sich. Hast du heute Abend noch Termine? Thomas verabschiedet sich. Thomas verabschiedet sich. Und ich sage auch Tschüss und Tschüss.